Ja, jetzt wechseln wir themenpassend zu überregional. Und zwar habt ihr ja jetzt den Beitrag zu der gestrigen Aktion am Friedrichsplatz zum 5-jährigen Jubiläum, juhu, vom Pariser Klimaabkommen gehört. Und wie gesagt, passend zum Thema führe ich jetzt ein Gespräch mit unserem Praktikanten. Hallo. Der ja die letzten Sendungen immer mal wieder das Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit auf den Tisch gepackt hat. So zum Beispiel auch war es letztes Mal auch der Dannenröder Forst, Wald. Mhm. Ich habe beides gelesen, ich bin da immer verunsichert. Mhm. Kann man aber, glaube ich, beides sagen. Und wir sind jetzt, haben uns getroffen, um uns darüber zu unterhalten. Mhm. Du warst ja jetzt auch seit der letzten Sendung mal da. Genau, ich habe mir das mal direkt vor Ort angeguckt, war da ein Wochenende und ja, habe da einiges erlebt, glaube ich. Genau, vielleicht kannst du ja erstmal so ein bisschen was, also ihr habt es ja letztes Mal gehört, aber vielleicht in ein, zwei Sätzen, um was es da geht, und dann könnt vielleicht erzählen von deinen Erlebnissen vor Ort. Ja, also vielleicht ganz kurz nochmal zur Erinnerung an die, die die letzte Sendung verpasst haben. Ja, der Dannenröder Forst, das ist ein Wald. Forstwald übrigens, weil du es gerade angesprochen hast, man diskutiert darüber, Forst hat halt immer etwas Nutzbringendes, also für den Menschen Nutzendes. Wald hingegen ist halt eher ein Lebensraum für alle und deswegen bevorzugen viele Aktivisten tatsächlich Dannenröder Wald, obwohl er offiziell Dannenröder Forst heißt. Fun Fact am Rande. auf jeden Fall, durch diesen Wald soll eine Autobahn gebaut werden, die A49, die Marburg mit Kassel verbinden soll. Und ja, das Problem dabei ist, da stehen halt Wälder, die großen Lebensraum sind, die ein sehr schönes Biotop für eine Menge Tiere, Pflanzen sind und unter anderem halt noch unter diesem Wald eines der größten Wasserreservoirs für Hessen liegt. Und das ist auch ein ziemlich blödes, da jetzt eine Autobahn drüber zu setzen, die halt so ein bisschen das Ganze verseuchen können. So, deswegen gibt es da einige Struggles schon seit Jahrzehnten. Seit den 80er Jahren gibt es da eigentlich eine Bewegung gegen diesen Autobahnbau, der auch schon sehr lange geplant ist und jetzt soll es umgesetzt werden. Deswegen gibt es seit einem Jahr dort eine Waldbesetzung und jetzt seit Oktober ist es halt eskaliert, weil da die Rodungssaison endgültig angefangen hat und bis jetzt letzten Dienstag halt angedauert hat. Am Dienstag ist jetzt leider der letzte Baum gefallen mit Baumhaus und die Schneise ist geschlagen. Was jetzt noch ist, sind halt Aufräumarbeiten, die aber nichtsdestotrotz weniger angegangen werden, dazu später mehr noch. Ja, so viel zum Thema erstmal, was passiert dort. Ich denke, das ist ein grober Umschlag. Ne? Es gab einige Besetzungen. Wie gesagt, wie ich es angemerkt habe, der Wald war besetzt. Es gab einige Baumhausdörfer wirklich. Ich habe sie jetzt auch gesehen und es war wirklich wunderschön, was da in die Bäume gebaut wurde. Auch an Konstruktionen, Verbindungen zwischen mehreren Baumhäusern wirklich zu so einem, ja, wirklich zu einem Dorf in den Baumkronen und davon mehrere, die sogenannte Barrios, die halt dagegen gesetzt waren und die halt es den PolizistInnen und auch den HolzfällerInnen relativ schwer gemacht haben, sich da durch den Wald zu bohren. Und ja, auf jeden Fall. Ja, erzähl doch noch ein bisschen, ja, mehr von deinen Eindrücken vielleicht, von den, was da, wie war da die Struktur aufgebaut? Welche Erlebnisse hattest du in dem Fall? Also wie da so ungefähr die Strukturen waren. Es gab halt ein Camp am Rand des Waldes. Dort gab es halt auch eine organisierte Volksküche für die Aktivistis. Es gab irgendwie ein Zelt, wo man, also ein Umsonstladen, wo Menschen sich auch mit Klamotten etc. noch eindecken konnten, weil es ist wirklich arschkalt dort. Ja, Zeltplätze, wo halt die Aktivisten ihre Zelte aufbauen können und von dort aus, ja, und natürlich auch einen alten Sportplatz, wo halt eine Bühne aufgebaut ist, wo sonntags dann auch immer Reden gehalten werden und da fast schon Volksfeststimmung ist. Und von dort aus geht es dann halt in den Wald. Und in dem Wald sind diese erwähnten Barrios gewesen, also mehrere von diesen Baumhauskonstruktionen, die alle rund um die Uhr besetzt waren. Dazu gab es dann noch diverse Barrikaden, die halt am Boden aufgebaut waren, die auch so angelegt waren, dass sich schnell Aktivisten in diese Barrikaden legen konnten, damit diese nicht einfach weggefahren werden konnten von Räumpanzern etc. Ja, und all solch sowas gab es da, und ja, der Ablauf sah halt quasi aus, dass halt morgens immer früh morgens die sogenannten der sogenannte Teams losgezogen sind, die halt diese Bäume besetzt haben. Also neben den eh schon immer besetzten Barrios sind dann halt Leute losgezogen, haben sich halt so in irgendwelche Bäume reingekettet und waren da halt relativ mobil und konnten halt relativ gut gucken, so wo es brennt heute mehr, also wo muss ich da heute, auf welchen Baum muss ich gehen. Nachts gab es immer munteres Barrikadenbauen, da sind Menschen halt in den Wald reingegangen und haben Barrikaden gebaut, Barrikaden ausgebessert und weitestgehend irgendwie Strukturen geschaffen, die halt am nächsten Tag den Polizistinnen sehr viel Freude gemacht haben. Ja, es war halt unglaublich cool zu sehen, wie auch gut vernetzt halt diese Baumhäuser, Haus-Barrios gewesen waren und wie halt diese Solidarität, dieser Zusammenhalt unter den Aktivisten gewesen ist und vor allem diese Hartgesottenheit von vielen Aktivistis, trotz stellenweise Minusgraden in der Nacht da irgendwie auszuharren. Und ja, ich denke, letztes Mal haben wir es da schon bei meinem Genossen auch schon durchgehört. Dieses Ding, man ist eigentlich total fertig, aber trotzdem kann man auch nicht aus dem Wald raus, weil das Herz da irgendwie dann ganz schnell da drin hängt. Und so habe ich es auch bei den Aktivistis erlebt. Ja, das jetzt so zum Positiven, was dort war, was natürlich nicht so schön war, war halt zu erleben, wie eskaliert die Lage vor Ort war, also wie unversöhnlich die Fronten von auf der einen Seite Aktivistis und von mir aus auch Bürgerlichen und auf der anderen Seite halt der Staatsgewalt in Form von Polizei und Holzfällern gewesen ist, dass halt es immer wieder zu Übergriffen vor allem von der Polizei auf Aktivisten kam. Also zum Zeitpunkt, als ich dort war, gab es bereits 3 Abstürze, 2 davon offensichtlich von der Polizei verursacht, weil PolizistInnen gekennzeichnete Halteseile, also muss man vielleicht dazu sagen, Aktivisten sichern sich halt so mit verschiedenen Halteseilen, und das ist ein solches Netz, dass man es schwer hat zu erkennen, welches Netz ist jetzt tatsächlich ein tragendes Halteseil. Deswegen werden wirkliche Halteseile, wo ein Menschenleben dranhängt, auch gekennzeichnet. Das Ganze aber mit so einer Geflechtung, dass der Polizei halt schwerfällt, diese so zu lösen. Aber wie gesagt, die Seile sind gekennzeichnet. Und die Polizisten werden auch bestätigt durch den Polizeichef, der dort vor Ort war, also den Einsatzleiter, sind darin gebrieft, zu erkennen, wenn ein Seil gekennzeichnet ist und dieses zu respektieren. Nichtsdestotrotz gab es zu dem Zeitpunkt, als ich da war, schon 2 Fälle, wo Polizisten achtlos auf solche Sicherungsseile gedappt sind und also draufgetreten sind und diese gerissen sind und zweimal Aktivistis aus mehreren Metern Höhe auf den Waldboden geknallt sind. Einmal gab es tatsächlich auch eine angebrochene Wirbelsäule. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber die Person wird, glaube ich, noch sehr lange damit Spaß haben. Beim zweiten Mal ist es etwas glimpflicher ausgegangen, aber auch nur mit mehr Glück als Verstand, glaube ich, sagt man da. Ja, und das zum einen, zum anderen aber auch einfach mit was für einer Willkür von den Beamtinnen im Wald vorgegangen wird. Du hast halt echt das Gefühl, okay, die wissen, sie sind im Wald, da kriegt es niemand mit, so gruselig es klingt, aber ja, wieder stellenweise Einsatztrupps durch die Gegend laufen, da würde ich jetzt vielleicht auf ein paar Anekdoten zu sprechen kommen. Vielleicht so eins, was so am Rande erwähnt wurde, meines Erachtens nach leider viel zu wenig. Es gab halt eine Kirchenvertreterin, die offensichtlich auch gekennzeichnet war. Sie hatte eine gelbe Weste mit einem, mit hinten drauf dem Kreuz der Diakonie. Und die hat sich die Proteste vor Ort angeguckt. Es wurden da an dem Ort, wo sie waren, Pyrotechnik gezündet. Deswegen hatte sie beschlossen, ist sie jetzt so heiß, sie geht zurück ins Camp und ist dann halt zurück ins Camp gegangen. Und auf dem Weg ins Camp. Das sind so 20 Minuten Fußweg durch den Wald, wo sie plötzlich von einer Mannschaft von 13 Polizistinnen in Vollmontur attackiert. Also wirklich insofern, dass sie mit Anlauf umgetackelt wurde, dabei ein Schleudertrauma erlitten hat. Die Brille ist während der mehrfachen Einsatzes des Schlagstocks zu Bruch gegangen. Sie hat einige Prellungen gehabt. Ich habe die Frau am Tag danach gesehen. Und es gab auch Fotos, die halt eindeutig zeigen, diese Person war gekennzeichnet. Es kann kein Polizist sagen, dass es da eine Verwechslung gegeben habe. Und das war eindeutig ein Akt willkürlicher Gewalt, um irgendwie eine Frustration rauszulassen. Keine Ahnung, ich habe keine Erklärung dafür. Aber das ist halt, wäre halt schön zu sagen, das ist ein Einzelfall, aber das ist es nicht, weil Genossinnen, die halt für Rhythms of Resistance, also einer Trommelgruppe unterwegs sind, haben mir auch berichtet, dass sie irgendwie alleine im Wald waren und plötzlich wurden sie von einer Gruppe Polizisten angegriffen mit wildem Geschrei, raus aus dem Wald, raus aus dem Wald, ihr kriegt Pfeffer ab. Und wild draufgeprügelt wurde. Und die einzige Erklärung war, ist, dass sie halt am Anfang mal gesehen wurden, wie sie zusammen mit einer Gruppe unterwegs waren, die halt später irgendwie die Polizei angegriffen haben soll. Aber selbst das ist wilde Spekulation. Die Tatsache ist halt einfach, dass die halt offensichtlich ratlos an der Kreuzung standen und deswegen angegriffen wurden. So, und das passiert. Ganz zu schweigen davon dann, dass zwei Wasserwerfer aufgefahren wurden und das Camp bedroht wird. Also ein Rückzugsort für die Aktivisten. Und Da das Camp bedroht wird mit mehreren Wasserwerfern. Also wenn sich irgendwer fragt, wo die Wasserwerfer denn in Leipzig gewesen waren, wahrscheinlich im Dannerröder Forst. Okay, krasser Scheiß. Da gehen natürlich auch, entzünden sich alle nicht vorhandenen Mollys in den Hosentaschen, wenn man sowas hört. So. Aber du hast ja auch immerhin so von der Stimmung vor Ort irgendwie erzählt und eine coole Struktur und so. Jetzt ist der Dannerröder Forst Wald geräumt. Was sind so deine Einschätzungen? Weil man kann das immer noch teuer machen. Ohne wenigstens so aus Protest, so hey, leckt uns am Arsch, jetzt ist es geräumt. Es ist noch nicht vorbei, meine ich damit. Und das ist ja meine Frage. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so, zumindest von deiner Sicht aus oder was du so mitgekriegt hast, wie es jetzt weitergehen soll den Protestierenden. Genau, also die Devise ist ganz klar nach wie vor die Rodung zum Desaster machen. Es ist jetzt natürlich so, Dienstag fiel der letzte Baum. Also die Trasse ist geschlagen. Was allerdings ja noch folgen muss, sind jetzt die Aufräumarbeiten. Die sind gerade im vollen Gange. Bagger sind Tag und Nacht beschäftigt, da die, sagen wir mal, Kadaver der Bäume wegzuräumen und da so ein bisschen aufräumen zu räumen und dafür zu sorgen, dass halt im Frühjahr die Trupps, die Asphalt legen, da arbeiten können. Und das gilt es natürlich jetzt auch zum Desaster zu machen. Also das heißt, es können immer noch Zufahrtswege blockiert werden, es können Teile der Trasse besetzt werden. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten und auch Aktionen, die tagtäglich jetzt auch weiter stattfinden und der Kampf geht weiter. So, wäre jetzt eigentlich mal ein gutes Schlusswort. Aber was ich so interessant finde, so was natürlich allgemein immer zu unserem Thema und auch aus anarchistischer Sicht immer spannend ist, so die Parteilandschaft. Und wir hatten ja die Oberbürgermeisterinnenwahl in Karlsruhe und so die politische Landschaft. Und von daher ist es ja auch interessant, unter was für einer Landesregierung das alles stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu zu verlieren, dass eine Landesregierung, die aus Grünen und CDU besteht, also die Grünen ist halt waren mit dabei. Wie bei uns hier in Baden-Württemberg, auch in Hessen ist eine schwarz-grüne Regierung und speziell der Umweltminister von Hessen, der halt ein Grüner ist, hat sich halt nicht gerade mit Ruhm, oder war es der Verkehrsminister, kann beide sein, also insgesamt die Grüne hat sich halt sehr, sehr treu ihrem Parteinamen gegeben und den Dannenröder Forst beschützt. Nicht, Findet den Fehler. Findet den Fehler. Also sie haben es nicht getan. Nein, ganz im Gegenteil, sondern es wurden eben auch noch ein Lobgesang auf die Polizei vor Ort geleistet. Tatsächlich hat eine Genossin, die ich kenne, hat mal einen Beschwerdebrief geschrieben an den Minister oder an, ich glaube, ja, an den Verkehrsminister dort, also an die zuständige Person von den Grünen. Und mal berichtet, was sie so im Wald erlebt hat. Und zurück kam ein pauschalisierter Brief, in dem halt die Polizeiarbeit gelobt wurde, was halt als reiner Hohn klang angesichts dessen, was sie zuvor geschrieben hatte und halt geendet hat, sollte es dennoch mal Erlebnisse gegeben haben, die auf Polizeigewalt schließen lassen, dass man sich doch bitte an die Polizei wenden soll. Das halt schön war. Also da ist absolut pro Polizei, pro Autobahnbau. Es werden dann halbherzige Versuche gemacht, so das Ganze auf den Bund abzuschieben, dass der Bund ja dafür zuständig sei. Was aber auch nur bedingt richtig ist. Und es ist eindeutig eine Ablenkungsstrategie. Und ja, ich denke, nicht erst seit den Dannenröder Forst sollte jedem Menschen klar sein, dass wer grün wählt, auch grün kriegt, sondern höchstens sich grün ärgert. Ja, ich meine, vielleicht, also wenn es für dich okay ist, so als abschließendes Statement, wir müssen leider so ein bisschen auf die Zeit achten, wenn es für dich okay ist, so, kannst mir auch danach auf ein paar Minuten mehr oder weniger, kommt vielleicht nicht an, aber so, für mich zeigt es halt mal wieder so, ich meine, die Grünen haben halt einen Fehler gemacht, also wenn sie, ich glaube, dass die Grünen so das mal ernst gemeint haben, aber sie wollten halt an die Macht. Ja. Und dann müssen sie das Spiel mitspielen, wenn sie an die Macht wollen. Ich glaube, der Habeck hat es auch bei denen ihren Bundesparteitag gesagt, irgendwie, dass sie an die Macht wollen. Und leider müssen sie halt das Spiel mitspielen und fertig. Natürlich, Schluss war es mit Umweltschutz um jeden Preis so oder sonst irgendwas so. Das war halt beschlossen und die mussten das halt mitspielen. Muss man halt dazu auch sagen, wenn man ja, halt. Klar, also gerade am Werdegang der Grünen lässt sich ja eindeutig die Schwächen an der parlamentarischen Demokratie zeigen, nämlich dass die Demokratie, so wie wir sie haben, auf reine Kompromisse aus sind. Und ein Kompromiss geht meistens immer mit dem Verrat eigener Ideale einher. Oder zumindest bei den Grünen ganz deutlich. Und dementsprechend ist durchaus immer wieder auch anzusetzen und in Frage zu stellen, ob eine andere Form der Demokratie, Beispiel Basisdemokratie, Beispiel Graswurzeln, ob die vielleicht auch mal ausprobierbar sein. Aber das ist vielleicht an einem anderen Platz zu einem anderen Zeitpunkt. Aber so am Rande, ich denke, genügend Anarchistinnen sind gerade deswegen motiviert, sich einmal im Monat an eine Radiosendung zu setzen. Das hast du sehr schön gesagt. Auf jeden Fall fand ich es cool, dass wir uns heute noch treffen konnten. Und ich hoffe auch, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendwie da draußen ein bisschen was ziehen konntet. Und ja, dann machen wir jetzt erstmal auch auf jeden Fall weiter. Vielleicht nur kurz an den Appell, wer sich vorstellen kann. Wie gesagt, im Dannenröder Forst, der Kampf ist nicht vorbei. Wenn ihr irgendwelche Ressourcen habt, geht vorbei, unterstützt die Leute dort, supportet sie. Es wird jetzt arschkalt, das heißt, jede Hilfe, die dort ist, ist halt ziemlich geil. Und lasst uns dafür sorgen, dass der Dani der letzte Wald ist, durch den eine Autobahn gebaut ist.